Die Delegation der KP der Schweiz unter Leitung vom Generalsekretär der Partei Massimiliano Ayi besuchte Mangyongde, Geburtsort von Genossen Kim Il-sung. Die Delegation besichtigte auch das Monument der Juche-Ideologie, das historische Parteigründungsmuseum, den Palast der Wissenschaft und Technologie und die Mittelschule für Weißen Pyongyang.